Ich wäre ein Huhn, ich hätte nicht viel zu tun. Ich legte vormittags ein Ei und nachmittags wäre ich frei. Mich lockte auf der Welt kein Ruhm mehr und kein Geld. Und fände ich das große Los, dann fräße ich es bloß. Ich brauchte nie mehr ins Büro. Ich wäre dämlich, aber froh, drum habe ich mir gedacht. Ich wollte, ich wäre ein Huhn, ich hätte nicht viel zu tun. Ich legte täglich nur ein Ei und sonntags auch mal zwei, juhai! Vormittags ein Ei und nachmittags wäre ich frei. Mich lockte auf der Welt kein Ruhm mehr und kein Geld. Und fände ich das große Los, dann fräße ich es bloß. Ich brauchte nie mehr ins Büro. Ich wäre dämlich, aber froh, drum habe ich mir gedacht. Ich wollte, ich wäre ein Huhn, ich hätte nicht viel zu tun. Ich legte täglich nur ein Ei und sonntags auch mal zwei.